Damals versammelte Salomo die Vornehmsten Israels und alle Häupter der Stämme, die Fürsten der israelitischen Geschlechter, zum Könige Salomo nach Jerusalem, um die Lade mit dem Gesetze Jahwes aus der Stadt Davids, das ist Zion, hinaufzubringen. Da versammelten sich zum Könige Salomo alle Männer Israels im Monat Etanim, am Feste, das ist der siebente Monat. Da kamen alle die Vornehmsten Israels herzu, und die Priester nahmen die Lade auf und brachten die Lade Jahwes hinauf samt dem Offenbarungszelt und allen den heiligen Geräten, die sich im Zelte befanden, die brachten die Priester und die Leviten hinauf. Der König Salomo aber und die ganze Gemeinde Israel, die sich bei ihm eingefunden hatte, standen mit ihm vor der Lade, indem sie Schafe und Rinder opferten, so viele, dass man sie nicht zählen noch berechnen konnte. Und die Priester brachten die Lade mit dem Gesetze Jahwes an ihren Ort in den Hinterraum des Gebäudes in das Allerheiligste unter die Flügel der Kerube. Denn die Kerube hielten die Flügel ausgebreitet über den Ort der Lade, und so bedeckten die Kerube die Lade und ihre Stangen von oben her. Und die Stangen waren so lang, dass ihre Spitzen von dem Platze vor dem Hinterraum aus gesehen werden konnten, draußen aber waren sie nicht sichtbar. Und sie blieben da selbst bis auf den heutigen Tag. In der Lade war nichts außer den beiden steinernen Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, den Tafeln des Bundes, den Jahwe mit den Israeliten schloss, als sie aus Ägypten zogen. Als aber die Priester das Heiligtum verließen, erfüllte die Wolke den Tempel Jahwes, dass es den Priestern um der Wolke willen unmöglich war, hinzutreten, um Dienst zu tun, denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte den Tempel Jahwes. Damals sprach Salomo, nun habe ich ein Haus gebaut zur Wohnung für dich, und der König wandte sein Angesicht und begrüßte mit einem Segenswunsche die ganze Gemeinde Israel, während die ganze Gemeinde Israel stand. Und er sprach, gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, der durch seinen Mund mit meinem Vater David geredet und durch seine Hand erfüllt hat, was er zusagte, indem er sprach, seit der Zeit, da ich mein Volk Israel aus Ägypten herausführte, habe ich aus keinem der Stämme Israels eine Stadt erwählt, dass man einen Tempel erbaue, damit mein Name da selbst wäre. Dann aber habe ich Jerusalem erwählt, dass mein Name da selbst wäre, und habe David erwählt, dass er über mein Volk Israel Herrscher sein sollte. Und mein Vater David hatte zwar im Sinne, dem Namen Jahwes, des Gottes Israels, einen Tempel zu bauen, aber Jahwe sprach zu meinem Vater David, dass du dir vorgenommen hast, meinem Namen einen Tempel zu bauen, an diesem Entschluss hast du wohl getan. Doch nicht du sollst den Tempel bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Lenden hervorgehen wird, der soll meinem Namen den Tempel bauen. Und Jahwe hat die Verheißung, die er gegeben, in Erfüllung gehen lassen. Denn ich trat auf an meines Vaters David statt und bestieg den Thron Israels, wie Jahwe verheißen hat, und baute den Tempel für den Namen Jahwes, des Gottes Israels, und ich richtete da selbst eine Stätte her für die Lade, in der sich das Bundesgesetz Jahwes befindet, des Bundes, den er mit unseren Vätern geschlossen hat, als er sie aus Ägypten herausführte. Und Salomo trat vor den Altar Jahwes angesichts der ganzen Gemeinde Israel, breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach, Jahwe, du Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel, noch unten auf Erden, dir gleich, der du den Bund und die Gnade bewahrst deinen Knechten, die von ganzem Herzen vor dir wandeln, der du deinem Knechte, meinem Vater David, gehalten hast, was du ihm verheißen hattest. Ja, du hattest es mit deinem Munde geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie nunmehr zu ersehen ist. Nun denn, Jahwe, du Gott Israels, halte deinem Knechte, meinem Vater David, was du ihm verheißen hast, indem du sprachst, es soll dir nie fehlen an einem Nachkommen vor mir, der da sitze auf dem Thron Israels, wenn nur deine Söhne auf ihren Weg acht haben, dass sie vor mir wandeln, gleich wie du vor mir gewandelt hast. Und nun, du Gott Israels, lass deine Verheißung wahr werden, die du deinem Knechte, meinem Vater David, gegeben hast. Sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und die höchsten Himmel können dich nicht fassen, geschweige denn dieser Tempel, den ich gebaut habe. Aber wende dich zu dem Gebet und Flehen deines Knechtes, Jahwe, mein Gott, dass du hörest auf das Schreien und das Gebet, das dein Knecht heute vor dir betet, dass deine Augen bei Nacht und bei Tag offen stehen über diesen Tempel, über die Stätte, von der du verheißen hast. Mein Name soll da selbst sein, dass du hörest auf das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte beten wird. Und du wollest hören auf die flehentlichen Worte deines Knechts und deines Volkes Israel, die sie an dieser Stätte beten werden, ja, du wollest hören an der Stätte, da du thronest, im Himmel, und wenn du hörst, verzeihen. Falls sich jemand wider seinen Nächsten versündigt und man ihm einen Eid auferlegt, um ihn seine Aussage eidlich bekräftigen zu lassen, und er kommt und schwört vor deinem Altar in diesem Hause, so wollest du hören im Himmel und eingreifen und deinen Knechten Recht schaffen, dass du den Schuldigen verdammst, indem du sein Tun auf sein Haupt zurückfallen lässest, den Unschuldigen aber gerecht sprichst, indem du ihm gibst nach seiner Gerechtigkeit. Wenn dein Volk Israel geschlagen wird und vor dem Feinde fliehen muss, weil sie sich an dir versündigt haben, und sie bekehren sich zu dir und bekennen deinen Namen und beten und flehen zu dir in diesem Hause, so wollest du hören im Himmel und die Sünde deines Volkes Israel vergeben und sie zurückbringen auf den Boden, den du ihren Vätern verliehen hast. Wenn der Himmel verschlossen ist und kein Regen fällt, weil sie sich an dir versündigt haben, und sie beten an dieser Stätte und bekennen deinen Namen und bekehren sich von ihrer Sünde, weil du sie demütigst, so wollest du hören im Himmel und die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel vergeben, wenn du ihnen den guten Weg weisest, auf dem sie wandeln sollen, und wollest Regen senden auf dein Land, das du deinem Volke zum Erbbesitze verliehen hast. Wenn Hungersnot im Lande sein sollte, wenn Pest, wenn Brand und Vergilben des Getreides oder Heuschrecken und Ungeziefer, wenn sein Feind es bedrängt in einer seiner Ortschaften, kurz wenn irgendwelche Plage, irgendwelche Krankheit eintritt, geschieht dann irgendein Gebet oder Flehen von irgendeinem Menschen, von deinem ganzen Volk Israel, wenn ein jeglicher den Schlag in seinem Gewissen spürt und seine Hände nach diesem Hause ausbreitet, so wollest du hören im Himmel, der Stätte, da du thronest, und vergeben und schaffen, dass du einem jeglichen gebest, ganz wie er gewandelt hat, wie du sein Herz erkennst, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Auf dass sie dich fürchten alle Zeit, solange sie auf dem Boden leben, den du unseren Vätern verliehen hast. Aber auch auf den Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, wenn er aus fernem Lande kommt um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen, deiner starken Hand und deinem ausgereckten Arm, wenn er kommt und vor diesem Tempel betet, so wollest du hören im Himmel, der Stätte, da du thronest, und alles das tun, worum der Fremde dich anruft, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, dass sie dich ebenso fürchten, wie dein Volk Israel, und dass sie inne werden, dass dieser Tempel, den ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt sei. Wenn dein Volk zum Kampfe gegen seinen Feind ausziehen wird, deswegs, den du sie senden wirst, und sie zu Jahwe beten in der Richtung nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Tempel, den ich deinem Namen erbaut habe. So wollest du ihr Gebet und Flehen im Himmel hören und ihnen Recht verschaffen. Wenn sie sich an dir versündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigte, und du auf sie zürnst und sie dem Feinde preisgibst, dass ihre Bezwinger sie gefangen führen in das Land des Feindes, es sei nun fern oder nahe, und sie gegen in sich in dem Lande, wohin sie gefangen geführt sind, und bekehren sich und flehen zu dir im Land ihrer Bezwinger und sprechen, wir haben gesündigt und verkehrt gehandelt, wir sind gottlos gewesen. Und bekehren sich also zu dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele im Land ihrer Feinde, die sie weggeführt haben, und beten zu dir in der Richtung nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern verliehen hast, nach der Stadt, die du erwählt hast, und nach dem Hause, das ich deinem Namen erbaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel, der Stätte, da du thronest, und ihnen Recht verschaffen und deinem Volke vergeben, was sie an dir gesündigt haben, und alle ihre Übertretungen, womit sie sich wider dich vergangen gaben, und wollest ihnen Barmherzigkeit widerfahren lassen von Seiten derer, die sie gefangen halten, dass die sich ihrer erbarmen. Denn sie sind dein Volk und dein Eigentum, das du aus Ägypten herausgeführt hast, mitten aus dem Eisenschmelzofen, dass deine Augen offen stehen für das Flehen deines Knechts und das Flehen deines Volkes Israel, dass du sie erhörest in allem, worum sie dich anrufen. Denn du hast sie dir ausgesondert zum Eigentum aus allen Völkern der Erde, wie du durch deinen Knecht Mose verheißen hast, als du unsere Väter aus Ägypten herausführtest, o Herr Jahwe. Und als Salomo all dieses Gebet und Flehen zu Jahwe ausgebetet hatte, erhob er sich von dem Platze vor dem Altare Jahwes, wo er mit gen Himmel ausgebreiteten Händen auf den Knien gelegen hatte, und trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israel mit lauter Stimme, indem er sprach: Gepriesen sei Jahwe, der seinem Volk Israel Ruhe verliehen, ganz wie er verheißen hat, keine einzige ist hinfällig geworden von all den herrlichen Verheißungen, die er durch seinen Knecht Mose gegeben hat. Es sei Jahwe, unser Gott, mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er wolle uns nicht verlassen noch verstoßen, auf dass er unser Herz zu ihm neige, dass wir immer da auf seinen Wegen wandeln und seine Gebote, Satzungen und Rechte beobachten, die er unseren Vätern anbefohlen hat. Und diese meine Worte, die ich flehend vor Jahwe geredet habe, mögen Jahwe, unserem Gotte, bei Tag und bei Nacht nahe sein, dass er seinem Knecht und seinem Volk Israel nach eines jeglichen Tags Erfordernis Recht schaffe, damit alle Völker der Erde erkennen, dass Jahwe Gott ist, und keiner sonst. Und euer Herz sei ungeteilt gegenüber Jahwe, unserem Gotte, dass ihr nach seinen Satzungen wandelt und seine Gebote haltet, wie es jetzt der Fall ist. Der König aber und ganz Israel mit ihm opferten Schlachtopfer vor Jahwe. Und zwar opferte Salomo als das Heilsopfer, das er Jahwe schlachtete, 22.000 Rinder und 120.000 Schafe. Also weihten sie den Tempel Jahwes ein, der König und alle Israeliten. Jenes Tages weihte der König den mittleren Teil des Vorhofs, der vor dem Tempel Jahwes liegt, indem er die Brandopfer, die Speisopfer und die Fettstücke der Heilsopfer daselbst opferte. Denn der Ehrenaltar, der vor Jahwe stand, war zu klein, um die Brandopfer und Speisopfer und die Fettstücke der Heilopfer zu fassen. So beging Salomo zu jener Zeit das Fest und ganz Israel mit ihm, eine gewaltige Versammlung, von da, wo es nach Hamat hineingeht, an bis zum Bach Ägyptens, vor Jahwe, unserem Gotte, 7 Tage lang und 7 Tage, zusammen 14 Tage. Am 8. Tag aber entließ er das Volk. Und sie verabschiedeten sich vom König und gingen hin in ihre Heimat fröhlich und gutes Muts wegen all des Guten, das Jahwe seinem Knechte David und seinem Volk Israel erwiesen hatte.